genau Flüssigkeiten fließen, wird es keine Test, sondern Testosteron, was mir bis zum Halse steht. Ich bin ein Prophet und verkünde euer Ende und verkünde, dass die Wax erwärmen, sich im Ziel verbrenne. Übermäßig wütend, über Mensch und über Team, überheblich zu den Überlebenden, die übrig blieben. Bin überreizt und übermüdet, übrigens ein übler Typ, der überhaupt nichts übrig hat. Du warst über alles lieb, bin wirklich überrascht, wie ihr euch überschätzt habt. Du nennst dich Pick, ich übersetze es mit Fettsack. Über große Träger, übers Netz ein übler Schläger. Überfahr dich, bis du platt bist, bis das Glück des Überholmanöver. Überprüfe deine Schritte, überwache, was du sagst. Bis du dich übergibst, dein Über-Ich versagt. Und mir gegenüber musst du Überstunden schieben, dass nur Überreste von dir übrig bleiben, ist nicht übertrieben. Überlass euch Affen, übermütig mein Platz am Eis. Du bist überlastet, weil die Menge wütend schweigt. Überweis mir Kohle auf mein Konto, kauf mir keine Huren. Ich bleibe genügsam und top über Figur. Es ist nicht deine Aufgabe, Rap zu retten, sondern Stress zu halten. Wir schießen Salben wie im kalten Krieg auf alle MCs, die behaupten, sie seien dope wie kein zweiter. C464 heißt Tod, denn das heißt, es ist nicht deine Aufgabe, Rap zu retten, sondern Stress zu halten. Wir schießen Salben wie im kalten Krieg auf alle MCs, die behaupten, sie seien dope wie kein zweiter. C464 heißt Tod, denn das heißt, diese zwei MCs 360104. So hört es sich an, wenn ein Wunder passiert. Dieses Mixtape, Flick, Fake, Nix, Gate, Triande, war Blü und dein Mistlabel bricht wie ein Taten aus zusammen. Am Anfang war es einfach für dich, du bist einfach gestrickt und von drei Mann gefickt worden. A&R, Manager und dein Vater waren da bis in den Morgen und spielten Afterburner und erweitert ihr somit per Profit die Grenzen. Logisches Denken ist nicht gerade deine Stärke, ich entwerte MCs und stempel sie ab wie ein überteuertes Ticket im Westteil der Stadt. Es ist nicht deine Aufgabe, Rap zu retten, sondern Presse zu halten. Wir schießen Salben wie im kalten Krieg auf alle MCs, die überhaupt sie sein dope wie kein zweiter. C464 heißt Tod in der Zeit. Es ist nicht deine Aufgabe, Rap zu retten, sondern Presse zu halten. Wir schießen Salben wie im kalten Krieg auf alle MCs, die behaupten, sie seien dope wie kein zweiter. C464 heißt Tod in der Zeit.